Zum 52. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im Zirka der Partei der Arbeit Koreas fanden am 5. und 7. Juni in Indien ein Rundtischgespräch unter der Filmvorführung und in Angola ein Vertrag statt. Die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern nahmen an den Veranstaltungen teil. Die Redner schätzten die unvergänglichen Verdienste des Genossen Kim Jong-il hoch, der die Partei der Arbeit Koreas zu einer mütterlichen Partei entwickelt hatte, die mit den Volksmassen ein in sich vollendetes Ganzes gebildet und sich verantwortungsbewusst um ihr Leben gekümmert hatte. Bei der Filmvorführung wurde der koreanische Film Die Wissenschaftlerstraße wieder gezeigt.